Ich liebe Schuhe. Ich habe unzählige Paare, vielleicht 50, 60 Stück. Ich weiß auch nicht, aber immer wenn ich an einem Schuhladen vorbeigehe, nein, nicht immer, aber oft. Und ich weiß auch nicht, was ich machen soll, aber es ist halt mein Tick. Also ich habe mir mit 30 ein Bild gekauft von einem befreundeten Maler, so mit verschiedenen Farbschichtungen, so Weißtöne. Und das begleitet mich schon seit 20 Jahren. Ich mag Blumensträuße. Jedes Wochenende hole ich mir einen Blumenstrauß vom Markt. Schön bunt und lebendig. Das mag ich total. Die Polizeiwache aus Lego, weil man da so viele tolle Sachen dran machen kann. Also mein iPhone ist auf jeden Fall das schönste Spielzeug, was ich jemals hatte. Es ist super praktisch, sieht klasse aus und boah, es liegt schon so richtig toll in der Hand. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doughbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Aus eins wird zwei. Aus zwei wird drei. Aus drei werden 10.000 Dinge. Es gibt Augenblicke, in denen kriegen die Dinge eine Zartheit, eine Monströse, die man nicht von ihnen erwartet. Wir suchen überall das Unbedingte und finden immer nur Dinge. My Favorite Things – Das Universum der Dinge von Burkhard Reinartz. Ein heißer Sommertag in Wien. Touristen in Fiakergespannen, genauso wie es dem Klischee entspricht. Der Dingforscher Konrad Paul Liesmann lehrt an der Wiener Universität Philosophie. Er schlägt ein Wiener Kaffeehaus gegenüber der Uni als Treffpunkt vor und steckt mitten in den Abschlussprüfungen seiner Studenten. Aber eine Dreiviertelstunde zwischendurch bei einer Wiener Melange, das würde schon gehen. Also ich denke, diese Welt der Dinge offeriert nicht ein Versprechen, sondern die Einlösung nahezu jedes Versprechens. Denn ist das, scheint mir doch so zu sein, dass wir alle unsere Wünsche, Vorstellungen, Ideen, die wir haben und alles, was wir uns vom Leben erwarten, erwarten wir uns gewisserweise befriedigt, eingelöst über ein Ding. Ja, egal jetzt, was das sein mag. Wir können uns sozusagen keine Tätigkeit, keinen Wunsch mehr vorstellen, wo nicht für die Befriedigung, für die Erreichung dieses Ziels nicht ein Ding dazwischen geschaltet wäre. Sogar bei so ganz, ganz urtümlichen Tätigkeiten. Manche Menschen gehen gern laufen. Jetzt würde man sagen, ja, was braucht man dazu? Natürlich die entsprechenden Turnschuhe, das entsprechende Outfit, die entsprechende Funktionskleidung, die entsprechende Ausstattung, wo man seinen iPod aufbewahren kann. Das heißt also, bei ganz einfachen Tätigkeiten sind wir schon umzingelt, umgeben von Dingen. Plakatwände schreien von allen Seiten. Schau mich an. Ja, du bist gemeint. Sieh mir in die Augen und höre meine Botschaft. Sieh mich, mag mich, kauf mich. Wer durch eine moderne Stadt geht, sieht überall Dinge, teils präsentiert in Schaufenstern, teils als Bestandteil eines urbanen Ambientes. Überall stehen Automobile, natürlich Dinge. Das heißt, die Dinge haben eine Omnipräsenz. Elektrische Apfelsinenpressen, Home Trainer, Lederstrings, Fahrspurassistenten, Bachblütentropfen für Wellensittiche, 3D-Brillen, Kondome mit Erdbeergeschmack, Brotbackmaschinen. Was verschwunden ist, das sind die Produktionsstätten der Dinge. Wir haben keine Handwerksbetriebe mehr, wir haben keine Fabriken mehr, die sichtbar irgendwo im Zentrum stehen. Die Schornsteine, die früher noch Fabriksanlagen andeuteten, auch auf große Entfernung hin, sind abgebaut oder gesprengt. Das heißt, die Produktion hat sich verlagert, ist ausgelagert worden, hat sich bis zu einem gewissen Grad auch virtualisiert. Aber die Dinge als sozusagen letzte Form von Materialität in unserem Dasein, die sind da. Das Spannende ist das natürlich, dass wir, denke ich, schon zu Gegenständen, zu Dingen, über deren Herstellungsvorgang, deren Produktionsvorgang wir Bescheid wissen, eine andere Beziehung haben als Dinge, die gleichsam wie hingezaubert vor uns liegen und die nur noch genommen werden müssen, in Besitz genommen werden müssen, gekauft genommen werden müssen, konsumiert werden müssen. Deshalb ist sozusagen diese Dingwelt, in der wir leben, immer auch gepaart mit solch Sehnsüchten nach anderen Produktionsverhältnissen. Ja. Wir haben sie noch, die guten Dinge. Manufaktum. Am frühen Montag streifen nur wenige Kunden durch den Laden in der Kölner Innenstadt. Und im Gegensatz zum Klischee des typischen Manufaktum-Kunden, eher älter und traditionsbewusst, sind die Mehrzahl der Kunden junge Leute um die 30. Hier gibt es noch viel so Traditionelles, was man in alten anderen Läden nicht mehr findet. Finde ich ganz interessant anzuschauen. Aber ich sehe hier auch viele Sachen, die ich aus meiner Jugend noch kenne. Oder von den Großeltern. Von den Großeltern ist auch viel dabei, ob das die Kellerleuchten sind oder Lichtschalter oder auch Seifen, Behältnisse, all diese Thermoskannen. Ist halt toll. Nee, ich suche nur ein Geschenk. Und das ist für mich perfekt, hier für ein Geschenk zu finden. Nur Schönheit. Also die emotionale Bindung an die guten alten Dinge, die die Kunden natürlich bei uns sehen, sind viele erinnerungswerte. Ich nehme zum Beispiel den Cucucina, das ist ein Papierkleber. Da hören wir jedes Mal, ach, den habe ich noch bei meinem Großvater gerochen, als ich am alten Schreibtisch saß. Inka van Strahlen, die Geschäftsführerin, zeigt sich begeistert vom Warenangebot ihrer Firma, die seit 2007 Teil des Otto-Konzerns ist. Im Katalog wirbt Manufaktum für ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Menschen und den Dingen. Wozu brauchen wir eine freundschaftliche Beziehung zu den Dingen? Also wir leben ja heute sehr, sehr viel mit Wegwerfprodukten und damit haben diese Dinge einfach keinen Wert mehr für uns. Und wenn aber ein Küchenbegleiter, ich nehme jetzt mal ein einfaches Küchenmesser, das immer scharf bleibt und sie dann aber über 20 Jahre zum Beispiel gut begleiten kann, dann hat dieses Ding auch einen gewissen ideellen Wert für sie, weil sie einfach sehr viele Dinge damit verbinden, sehr viele Erinnerungen damit verbinden. Und so gewinnen sie auch ein einfaches Küchenmesser durchaus lieb. Es gibt auch einige Angebote unter 10 Euro, doch die meisten Manufaktumprodukte sind eher hochpreisig. Hartz-IV-Empfänger würden den Edelladen wohl nicht ansteuern. Sie suchen sich halt so ein bisschen die Sachen zusammen, die irgendwie alt aussehen, aber wirklich, also das irgendwie auch von der Mache irgendwie auch alt sind, also glaube ich so. Handwerklich eigentlich, die Sachen sehen handwerklich aus, die Sie hier kaufen, viele Sachen, ne? Also ich bevorzuge so besondere Schuhe, Handarbeit und so weiter, weil die kann ich mal mehrere Jahre tragen. Ich bin ja bereit, mehr zu zahlen dafür. Ist schon ein bisschen happig manchmal. Wenn dieser Artikel, für den ich jetzt vermeintlich mehr Geld zahle, aber über 20 Jahre im Hausgebrauch genutzt werden kann, weil ich auch nach 10 Jahren noch ein entsprechendes Ersatzteil dafür bekomme, ist die Sichtweise der Dinge wieder eine ganz andere. Stolz steuert Inka van Strahlen auf eine monumentale Wanduhr zu. Wanduhren sind äußerst begehrte Gegenstände. Weil sie die Zeit in die Intimität ihrer Gehäuse einfangen, was äußerst beruhigend wirkt. Alle kennen die Wirkung des Tickens einer Uhr im Zimmer. Es heimelt an, weil es mit dem Ticken im Innern unseres Körpers verwandt ist. Die Uhr ist ein mechanisches Herz, welches unserem eigenen Herzen Zuversicht einflößt. Diese Wanduhr hat den stolzen Preis von über 5.000 Euro, die sich natürlich durch ein ganz, ganz großes Präzisionsgerät auszeichnen. Sie ist fast eine der genauesten mechanischen Uhren, die es gibt. Sprich, die Abweichung dieser Uhr von der Zeit her sind ungefähr 3 Sekunden pro Monat. These are a few of my favorite things. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Es ist doch so, dass diese alte metaphysische Frage, die in Bezug auf den Menschen gestellt wird, woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir, dass die eigentlich viel interessanter ist gegenwärtig, wenn man sie auf die Dinge bezieht. Ja? Das große Rätsel ist ja, woher kommen die Dinge? Unter welchen Bedingungen werden sie produziert? Auch unter welchen sozialen Bedingungen, unter welchen moralischen Bedingungen sind es Kinder, die hier herstellen? Was verdienen die Menschen, die in Ostasien unsere Kleider nähen. Ja? Und ganz entscheidend für eine moderne Gesellschaft die Frage, wohin gehen die Dinge? Grundprobleme unserer Gesellschaft, unserer Ökonomie, unserer Technologie beziehen sich auf die Frage, wie entsorgen wir das, was wir an Dingen hergestellt haben. In Deutschland haben wir 800.000 Tonnen Elektroschrott, der auf die eine oder andere Weise entsorgt wird. Jule Reimer arbeitet als Wirtschafts- und Umweltredakteurin beim Deutschlandfunk. Es gibt die schlimmen Fälle, da landet Elektroschrott im Wald. Es gibt die Fälle, da wird er ordentlich abgegeben auf einem Recyclinghof. Dann ist er erstmal aus unseren Augen, also verschwunden für uns als Verbraucher. Aber ganz offenbar kommt da nicht alles an. Das heißt, je wertvoller diese Rohstoffe werden, desto begehrter werden die auch und werden auch desto anfälliger für illegale Aktivitäten. Mein Name ist Razat. Mein Geschäft ist es, Kupfer herauszubrennen. Wir kaufen Kabel, dann brennen wir den Plastik weg. Wir machen Profit. An guten Tagen verdient Razat mit dem Verkauf von Kupfer bis zu 10 Sidi. Das entspricht 5 Euro und ist mehr als das Durchschnittseinkommen in Ghana. Doch der Profit geht zulasten der Gesundheit. Der Boden in Abobloschi ist mit Schwermetallen verseucht. Der Plastikrauch giftig. Das weiß auch der 16-jährige Kwesi. Wenn der Rauch in deine Nase geht, wirst du krank. Die Augen und die Nasen schmerzen. Aber wenn wir es nicht tun, haben wir nichts zu essen. Das Kabelverbrennen in Ghana ist nur ein kleiner Teil des weltweiten Problems Elektroschrott. 40 Millionen Tonnen, schätzt das UNO-Umweltprogramm UNEP, fallen jährlich an. Computer, Bildschirme, Handys, Fernseher, Kühlschränke und so weiter. Das sollte uns, denke ich, schon zu denken geben, dass wir hier einen Kreislauf initiieren und von einem Kreislauf leben, von dem wir hier tatsächlich nur diese angenehme, glitzernde Oberflächenerscheinungsform der Präsenz und der Verwendbarkeit der Dinge haben. Und gleichzeitig sind wir eine Gesellschaft, die unglaublich viel Müll hinterlässt, das heißt tote Dinge. Es geht nicht nur darum, wo wir Dinge entsorgen, es geht darum, wo kommen die her? Und unser großer Rohstoffbedarf bedeutet ja auch, dass wir ganz viel auf der Produktionsseite zerstören. Wir zerstören ganz viel Natur, um an Rohstoffe zu kommen. Wir haben einen Run auf Goldabbau. Wir haben einen Run auf Kupferabbau. Ich mache da ganz viel an Wald, an Tierwelt, an potenzieller Ackerfläche, an Umwelt kaputt, die auch ihren Wert hat. Der Respekt vor den Dingen ist geringer geworden. Wenn ich zum Beispiel an meine Mutter denke, die auch noch während des Zweiten Weltkrieges groß geworden ist und die Nachkriegszeit erlebt hat, die war von einem ganz, ganz starken Respekt vor den Dingen geprägt und hat sehr lange gezögert, bis sie etwas weggeworfen hat. Die 1920, 30 geboren worden sind, die haben, glaube ich, ein großes Bedürfnis gehabt, die Dinge zu pflegen. Auch, was vielleicht auch aus der Erfahrung des Mangels heraus resultierte. Und das hat sich für uns ganz stark geändert wegen dieser Flut von neuen Angeboten. Täglich spuckt die globalisierte Produktionsmaschine neue Dinge aus. Gleichzeitig verschwinden, von der technischen Entwicklung oder von Modeströmungen überholt, unzählige Dinge. Wie Telefonzellen, Tropfkerzen und Kaugummiautomaten. Wann hast du eigentlich deinen letzten Brief geschrieben? Du meinst so richtig mit der Hand? Briefmarke und allem drum und dran? Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich aus dem Urlaub Postkarten verschickt habe. Die Briefmarken bekam man auf Sizilien im Tabakladen. Liebe Eltern, mir geht es gut. Also naja, mein persönlicher Favorit war in den 80er Jahren die sogenannte Kompaktkassette. Auch um Platten aufzunehmen. Aber vor allem, um abends vor dem Radio zu hocken und auf BFBS die John Peel Sessions aufzunehmen. Oder im WDR, Alan Banks Night Flight. Eine ganze Stunde Musik ging auf das 60er Band, inklusive Moderation. Die Ära der Kompaktkassette war die Stunde des Radios. Ich weiß noch, wie mein älterer Bruder mit seinen Freunden über den Unterschied von Chromdioxidbändern und Eisenbändern fachsimpelte. Vertrug sich der Nakamichi-Rekorder mit den BASF-Kassetten, obwohl Nakamichi Maxell-Kassetten empfahl? Walkman, Minidisc, dann der MP3-Player. Inzwischen hat das Handy die meisten technischen Funktionen wie Musik hören, Internetzugriff, E-Mail-Austausch und Kamera integriert. Die Tatsache, dass Menschen kaum noch ohne ihren kleinen Lebenshelfer unterwegs sind, hat Konsequenzen, bis hin zur Bedienungsweise. Der Schritt vom eher aggressiven Eintippen bis zum zärtlichen Bildschirmstreicheln bei der Bedienung der Smartphones zeigt die fast schon erotische Verbindung von Mensch und Ding. Das heißt, wenn wir uns in ein Ding verlieben, verlieben wir uns nicht in einen konkreten Gegenstand, sondern in eine abstrakte Gattung. Wir verlieben uns in das iPhone, die Idee iPhone. Den konkreten Gegenstand tauschen wir jedes halbe Jahr aus. Wir haben ja nicht mehr wie noch in einer handwerklich geprägten Kultur lebenslange Beziehungen zu Dingen. Auf der einen Seite sind die Dinge für uns essentiell wichtig, sie sind omnipräsent, sie sind Bestandteile, relevante Bestandteile unseres Lebens. Und auf der anderen Seite gibt es nichts Flüchtigeres mehr als Dinge. Man muss aber auch sagen, dass gerade moderne Technologien diese emotionale Bindung an einen konkreten einzelnen Gegenstand wirklich schwer machen. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich kann eine emotionale Beziehung zu einer klassischen analogen Schallplatte in einer wunderschönen Hülle entwickeln. Ich kann mich erinnern, wie ich diese Schallplatte gekauft habe und was das Cover für mich bedeutet hat, was diese Platte für mich bedeutet hat. Es ist schon wesentlich schwieriger, eine ähnliche Beziehung zu einer CD zu entwickeln, und es ist unmöglich, ja, so eine Beziehung zu einem MP3-File zu entwickeln. Ja. Ich kann zu einer Datei, die nur aus Nullen und Einsen besteht, keine emotionale Beziehung entwickeln, obwohl diese Datei haargenau dieselbe Musik enthält, die auf der Schallplatte gespeichert ist. Ja? Das heißt also, wir haben es interessanterweise gerade durch diesen Prozess der Digitalisierung auch mit einer Entdinglichung der Dinge zu tun. Ja, wir haben zu Hause einen Travertintisch. Ein Tisch aus Stein, und diesen Tisch haben wir schon ganz lange, und der wird mich wahrscheinlich bis an mein Lebensende begleiten. Also ich habe so Anfang meines Studiums, ungefähr 20 war ich da, von meiner guten Freundin Lisa, die ich heute noch kenne, einen Kaktus bekommen, einen ganz kleinen winzigen Finger. Mittlerweile sind da 20 oder 30 geworden. Das Viech ist riesengroß. Der ist für mich sowas wie eine Verbindung mit Lisa, wenn ich den sehe. Mein Klavier ist fast sowas wie ein Freund für mich. Also wenn ich schlecht drauf bin oder gut drauf bin oder so, dann kann ich das total gut über mein Klavier zum Ausdruck bringen. Und ist mir auch nie böse, wenn ich mal sauer bin und das dann mal ein paar Aggressionen von mir bekommt. Das ist, ja, das ist sehr wichtig für mich. Natürlich haben Menschen emotionale Beziehungen zu Dingen, haben es immer schon gehabt. Heute gibt es natürlich Dinge, die aus individuellen Gründen, persönlichen Gründen, biografischen Gründen oder auch weil diese Dinge einen bestimmten Wert haben, prädestiniert dazu sind, dass wir eine ganz persönliche Beziehung dazu entwickeln. Dann gibt es Gegenstände, die uns so nahe sind, weil sie Teil unserer Biografie sind. Bei Büchern ist das ganz wichtig. Ja? Das Buch, das ich damals gelesen habe und das verantwortlich dafür ist, was ich dann studiert habe, ja? Die stellen wir in einen Schrein, diese Gegenstände. Sammler sind Physiognomiker der Dingwelt. Unordentliches Kind. Jeder Stein, den es findet, jede gepflückte Blume, jeder gefangene Schmetterling und alles, was es überhaupt besitzt, macht ihm eine einzige Sammlung aus. An ihm zeigt die Leidenschaft ihr wahres Gesicht. Es jagt die Geister, die es in den Dingen wittert. Walter Benjamin ist sicher einer der ganz großen Dingliteraten und Dingphilosophen. Die Tübinger Literaturwissenschaftlerin Dorothee Kimmich erzählt, dass in Benjamins Werk Socken auftauchen, Kinderspielzeug, Abfall, Telefone, Glasscherben, Korkenzieher. Ausgemusterte Dinge, Unnützes, für das sich allenfalls Sammler und Kinder interessieren. Dinge haben für ihn eine herausragende Eigenschaft. Sie speichern die Zeit und stehen in einem besonderen Verhältnis zu den sie umgebenden Menschen. Wer die Dinge wahrnehmen möchte, sollte lernen, ihren Blick zu lesen, empfiehlt Walter Benjamin. Nur was uns anschaut, sehen wir. Die Vorstellung, dass man den Blick der Dinge erhaschen muss, das macht auch relativ deutlich, dass man eine eigene Haltung dafür entwickeln muss, damit man einen Zugang bekommt zu diesen Dingen, die eben nicht nur Objekte und Gegenstände sind. Und die Vorstellung, dass man sich selber zurücknehmen muss und in einer bestimmten Weise vorsichtig aufmerksam auf den Blick der Dinge fast lauern muss, den wiederholt er an unterschiedlichen Stellen. Und was dazugehört, ist auch eine bestimmte Anästhesierung des Willens, also eine Selbstzurücknahme. Das ist dann dieser Kaspar-Hauser-Blick. Diese Form von Offenheit gegenüber der Dingwelt ist nicht eine willentliche Konzentration, sondern eine vielleicht eher so eine Art von meditativem Loslassen. Ich kann eine Rose auf zwei ganz unterschiedliche Weisen wahrnehmen. Ich kategorisiere sie als mir bekanntes Symbol. Also Rose kenne ich schon, schön, prachtvoll, romantisch. Oder ich mache mich beim Anblick der Rose leer, werfe mein Vorwissen über Bord, bin für einen Augenblick nur derjenige, der schaut, der eine Verabredung mit der konkreten Rose hat. Nicht Vorstellungen und Meinungen über die Dinge stülpen, sondern abwarten, was sich ereignet. Dann geben die Dinge in manchen Momenten etwas von sich preis, was sonst versteckt bleibt. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Die mystische Erfahrung, dass in bestimmten Augenblicken die Grenze von Ich und Welt durchlässig werden kann und manche Menschen eine Erfahrung kosmischer Einheit erleben, ist näher an der Alltagswelt, als viele denken. Das Ich ist auf die Dinge ausgedehnt. Menschen und Dinge sind fast nie säuberlich auseinandergeraten. Die Subjekt-Objekt-Grenze ist unscharf. Was mir einleuchtet: Ich erlebe meine Brille nicht als ein fremdes technisches Objekt, sondern als natürliche Verlängerung meiner selbst, fast als ein Teil meines Körpers. Genauso mein weinrotes, leicht tailliertes Lieblingshemd. Weniger ein Kleidungsstück aus 90% Baumwolle und 10% Elastan als meine zweite Haut. Der Schriftsteller François Ponge hat in dem kleinen Prosastück Die Seife beschrieben, wie Hand und Reinigungsobjekt schrittweise ineinander übergehen, bis die Seife sich am Ende in nichts auflöst. Wenn ich mir die Hände einreibe, schäumt die Seife, jubelt sie. Je mehr sie mir die Hände willfährig macht, schmiegsam, glatt, weich, desto mehr schäumt sie, permuttglänzend auf. Ein Zauberstein. Desto schneller bildet sie mit Lust und Wasser explosive Trauben duftender Beeren. Luft, Wasser und Seife greifen übereinander, springen Bock, gehen Verbindungen ein. Weniger chemisch als physikalisch, tonerisch, akrobatisch, rhetorisch. Wir kennen ja die alte Formel von der Tücke der Dinge, der eigentlich auch davon ausgeht, dass die Dinge tatsächlich so etwas wie belebte Wesenheiten wären. Der Ethnologe Karl-Heinz Kohl. Und wir agieren auch mit den Dingen, als könnten wir sie wie andere Menschen beeinflussen. Kennst du diese Wut auf Dinge, die nicht funktionieren? Ja klar, wenn mein Laptop genau das macht, was es nicht machen sollte und genau das verweigert, was es tun sollte. Ja, zur Hölle mit den Dingen. Gegenstände. Wisst ihr, was das ist? Leid? Seid ihr einmal hungrig gewesen, verloren und einsam? Habt ihr je geweint? Kennt ihr die Angst, die Scham? Habt ihr Neid und Eifersucht erfahren? Habt ihr geliebt? Habt ihr einmal im Sterben gelegen, nachts, wenn der Wind die Fenster öffnet und das kühle Herz durchdringt? Habt ihr das Alter, die Zeit, Vergänglichkeit erfahren? Die Trauer? Stille. An der Wand tanzt die Nadel des Barometers. In Hertha Müllers Roman Atemschaukel gibt es Situationen, in denen sich die ganze Bandbreite der Dinge zeigt. ihr Trost, ihre Bedrohlichkeit und ihre Liebenswürdigkeit, das Eigenleben der Gegenstände. Einmal bekam ich ein Taschentuch geschenkt von einer Russin. Es war sehr kalt. Meine Nase tropfte. Abadji, sagte die Russin und brachte aus dem Nebenzimmer ein schneeweißes Taschentuch. Ich wagte nicht, mich zu schneuzen. So etwas Schönes hatte ich im Lager schon lange nicht mehr gesehen. Diese Schönheit tat mir weh. Ich war mir sicher, der Abschiedssatz meiner Großmutter, »Ich weiß, du kommst wieder«, hatte sich in ein Taschentuch verwandelt. Ich schäme mich nicht, wenn ich sage, das Taschentuch war der einzige Mensch, der sich im Lager um mich kümmerte. Ich bin mir sicher, auch heute noch, es gibt Augenblicke, in denen kriegen die Dinge eine Zartheit, eine Monströse, die man nicht von ihnen erwartet. Das ist so eines der großen Themen natürlich, dieses Changieren zwischen tot und lebendig. Und alle großen Denker, Schriftsteller, Maler haben diese Übergänglichkeit von tot und lebendig zum Thema gemacht. Und da gehört natürlich Hertha Müller genauso dazu wie Cézanne als Maler oder Robert Walser. Auf der einen Seite kann das tröstlich und auf der anderen Seite eben auch ungeheuer bedrohlich sein. Manchmal überfallen mich die Gegenstände aus dem Lager nicht nacheinander, sondern im Rudel. Darum weiß ich, dass es den Gegenständen, die mich heimsuchen, gar nicht oder nicht nur um meine Erinnerung geht, sondern ums Drangsalieren. Kaum denke ich, dass ich das Nähzeug mitgenommen habe, da mischt sich das Handtuch ein. Dazu noch ein Taschenspiegel, den es gab oder auch nicht. Gegenstände, die vielleicht nichts mit mir zu tun hatten, suchen mich. Sie wollen mich nachts deportieren. Ins Lagerheim holen wollen sie mich. Ich habe ein Magendrücken, das in den Gaumen steigt. Die Atemschaukel überschlägt sich. Ich muss hecheln. Wenn mich nachts die Gegenstände heimsuchen und mir im Hals die Luft abdrosseln, reiße ich das Fenster auf und halte den Kopf ins Freie. Am Himmel steht ein Mond wie ein Glas kalte Milch. Sie spült mir die Augen. Mein Atem findet wieder seinen Takt. Ich schluck die kalte Luft, bis ich nicht mehr im Lager bin, und leg mich wieder hin. Das Bettzeug weiß von nichts und wärmt. Die Luft im Zimmer schaut mich an und riecht nach warmem Mehl. Ja, die Dinge sind natürlich nicht nur still und liebenswürdig und gucken einen mit großen Kulleraugen an. Die Dinge sind auch Kobolde und sie haben diese fremde und gefährliche Seite und sie sind deshalb eben auch unglaublich unberechenbar. Es gibt viele koboldhafte Dinge, die eben diese berühmte Tücke des Objekts auch zitieren. Welche Dinge sind es, die mich befremden? Die unscheinbarsten, meistens leblose Sachen. Was befremdet mich an ihnen? Ein Etwas, das ich nicht kenne. Aber das ist es ja eben. Woher nehme ich denn dieses Etwas? Ich empfinde sein Dasein. Es wirkt auf mich so, als ob es sprechen wollte. Er ahnte nur dunkel, dass es mit jener rätselhaften Eigenschaft seiner Seele zusammenhänge, auch von den leblosen Dingen, den leblosen Gegenständen, mitunter von 100 schweigenden, fragenden Augen überfallen zu werden. Der junge Törleß in Robert Musils Roman »Die Verwirrungen des Zöglings Törleß« fühlt sich von den Dingen angeblickt. Zugleich werden ihm die Menschen zu leblosen Gegenständen. Die Vorstellung, dass man aber mit den Dingen so etwas wie ein komplizenhaftes Verhältnis entwickeln könnte, indem man als Mensch seine Dinglichkeit entdeckt, ein bisschen zulässt, auch in diesen Momenten der Selbstvergessenheit und der Meditation und auf der anderen Seite den Dingen so ein bisschen was von ihrer Menschlichkeit ablauscht, das ist eine komplett andere Vorstellung von Umgang mit Dingen, als es uns die Dialektik der Aufklärung anbietet. Charlie Chaplin war eine Ikone der Moderne. In den Filmen entwickelt er diese Doppeldeutigkeit zwischen der Komplizenschaft mit den Dingen auf der einen Seite, aber auch der Bedrohlichkeit, die die Dinge, wenn sie nicht funktionieren, für den Menschen haben. Und auf der anderen Seite ist ja seine akrobatische Leistung insofern auch Teil dieser Dingbegegnung, weil der Körper ihm zum Teil ja zum Ding wird. Er funktioniert zum Teil ja selbst wie eine Maschine, also etwa in Modern Times. Chaplins Tramp ist nur ein Gast in der Kausalität. Er zankt mit den Dingen in ihrer eigenen Muttersprache. Der moderne Mensch ist eben einer, der an Naturgesetze glaubt und da gibt es keine lebendigen Dinge, Punkt. Und wer irgendwie mit seiner Zahnbürste redet oder so, der löst entweder Lacher aus und in dem schlimmsten Fall kommt dann die Psychiatrie. Trotzdem ist es so, dass wir bei genauem Nachdenken sehen, dass wir alle zu unseren Dingen affektive Bindungen entwickeln und dass es uns auch prägt. Und bei Texten ist es ganz klar und bei Bildern und bei Filmen ist es selbstverständlich, aber auch bei Möbeln und Kleidern. Das hat sich auch der englische Kulturwissenschaftler Daniel Miller gesagt und über 100 Londoner Haushalte besucht, um mit dem Blick des unbefangenen Anthropologen zu schauen, mit was für Dingen umgeben sich die Menschen und was sagt das über sie aus. Mal sehen, ob ein Hausbesuch im Kölner Stadtteil Lindenthal den Verdacht bestätigt, zeige mir deine Wohnung und ich sage dir, wer du bist. Sabine und Raimund haben sich vor 2 Jahren kennengelernt und sind gerade zusammengezogen. Eine großzügige Wohnung im 3. Stock. An der Frontwand des Flurs, neben einem prall gefüllten Bücherregal, 3 Bildertafeln mit Fotos. Das sind so meine Lieblingsbilder, die ich so von den Kindern habe. Und dann habe ich zum Raimund gesagt, ach, mach das doch von deiner Familie auch, von deinen Kindern und von dir. Was sollen die in so Alben schmoren? So sieht man sie jeden Tag. Ja, ich fand die Idee auch gut. Und dann habe ich einfach mal so zusammengesammelt, was ich an Papierabzügen hatte. Eins vom ersten Schultag da. Ja, das habe ich speziell mir ja gewünscht, dass das da auch, dass das da auch Platz findet. Vor einem langgestreckten Südwestbalkon der Mittelpunkt der Wohnung, das großzügige Wohnzimmer. Hier wird gegessen, Fernsehen geguckt, im Netz gesurft, auf dem Sofa gelümmelt und Musik gehört. Neben der Wohnzimmertür ein Klavier in einem mittelbraunen Farbton. Mir gehört das Klavier. Ich habe ja auch Klavier spielen gelernt. Also insofern ist das für mich gar nichts so Ungewöhnliches. Im Gegenteil, ich habe mich dann da mal wieder dran gesetzt und geguckt, was noch so geht. Ist nicht mehr viel, aber so zum Begleiten, zum Singen geht's noch sozusagen. Ne? Wir sitzen da schon mal zusammen und üben dann für den Chor, ne? Erstaunlich, wie sehr die Einrichtung der Wohnung die gemeinsame Ausrichtung der beiden unterstreicht. Eintracht, Harmonie, Ergänzung. Schräg gegenüber dem Klavier ein kleiner Arbeitsplatz. Ein mittelalterlich wirkender, mit einem Wappen verzierter Lederstuhl und der dazugehörige Tisch, auf dem, in gewagter Kombination von Antiquität und neuester Technik, ein silberfarbenes Laptop steht. Das ist ein alter spanischer Tisch, den hat mein Vater mal gekauft. Ja, der hatte ein Grundstück auf Mallorca gekauft und hatte sich für Spanien interessiert und hat dann in dem Zuge vor 50 Jahren diesen Tisch und den Stuhl gekauft. Ja gut, was ist von mir? Da haben wir einmal dieses schöne große rote Sofa und passend dazu den großen roten Schrank, Vitrinenschrank. Ja, und dann kommen noch so ein paar kleinere Accessoires, wie dieser Couchtisch, das eine oder andere Bild, genau, die Vorhänge, die ja auch, die sind fürs Ambiente wichtig, finde ich. Ne? Da hingen vorher so weiße Bahnen und das hat uns nicht gefallen. Und das bringt so ein bisschen Farbe und Leben, finde ich, in die Wohnung rein. Ja, und da natürlich deine Plattensammlung, deine CD-Sammlung, ne? Das ganze Equipment, das ist auch alles von dir. Der Verstärker, die ganze Technik. Ist, ne? Der Verstärker ist fast so alt wie der spanische Tisch. Ja, genau. Interessant, mit welchen Bildern Menschen sich umgeben. Ein schottischer, kiltähnlicher Wandbehang und mehrere gerahmte Kunstdrucke. Franz Marx' Rote Pferde, Boote am Meer von Van Gogh und eine Sonnenlandschaft Paul Signacs. Über dem Klavier ein kleines Original. Ja, dieses Bild mit diesem bunten Papagei, das hat mir meine Tochter zum Geburtstag geschenkt. Hat sie selber gemalt, kann ganz gut malen. Und das finde ich sehr schön, das gefällt mir sehr gut, dass das hier in meinem Wohnzimmer hängt und ist halt ein Stück von ihr. Wie empfindet ein Besucher diese Wohnung? Also ich stelle mir vor, das ist ja ziemlich lebhaft, durchaus mit mehreren Stilen verbunden, aber auch nicht unpassend. Also schon so ein bisschen zusammen, nicht geworfen, aber zusammengestellt. Ne? Sehr individuell, ne? Und ja, auch sehr bunt. Also ich finde es sehr bunt und das entspricht auch so unserem Wesen. Ne? Wir haben es gerne farbig und bunt. Mhm. Die Ästhetisierung der Dinge ist zweifellos eine Folge der überbordenden Dingwelt. Führt natürlich dazu, dass wir heute in einer wesentlich vielfältigeren, ästhetisierteren, bunteren Dingumwelt leben als je zuvor. Dazu kommt ja noch die Individualisierung. Das heißt, wir alle haben den Anspruch, natürlich einen individuellen Geschmack zu haben. Das heißt, es gibt auch keine verbürgten Standards mehr, wie Dinge auszusehen haben, was ja in der Frühzeit der Industrialisierung noch durchaus der Fall war. Schauen wir mal, ob wir einen Fetisch haben. Universität Frankfurt. In den Katakomben der Uni, der Ethnologe Karl-Heinz Kohl. Es muss hier irgendwo einer liegen, das könnte einer sein. Die Sammlung des Ethnologischen Instituts umfasst unter anderem über 5000 afrikanische Haushalts- und Ritualgegenstände sowie Objekte des Candomblé, einer afro-brasilianischen Religion. Eine seltsame Ansammlung von Gottheiten, unter die sich, neben christlichen Heiligen, auch westliche Ikonen wie Buffalo Bill und Hannibal Lecter aus dem Schweigen der Lämmer gesellen. Die klassische Form des afrikanischen Fetisches ist der sogenannte Nkisi Nkonde. Das ist eine Zauberfigur, die man zunächst aktivieren muss, und zwar indem man in ihren Rücken eine bestimmte Mischung von Ingredienzen setzt, zu denen in aller Regel auch der Knochen eines toten Menschen gehört. Fetische werden verwendet, also einmal um Übeltäter zu jagen und zu bestrafen, also mit Krankheiten oder auch mit dem Tod. Aber viel wichtiger ist gerade auch im Kongo ihre Bedeutung für Vertragsabschlüsse. Jemand, der vertragsbrüchig wird, fürchtet auch, dass der Fetisch, der gewissermaßen Zeuge dieses Vertragsabschlusses war, ihn dementsprechend bestrafen wird. Für den Ethnologen gibt es nur graduelle Unterschiede im magischen Denken der Kulturen. Wenn Sie in eine katholische Kirche gehen und Sie sehen dort das Standbild des heiligen Blasius oder des Vendelinus, dann setzen Sie auch vor dieses Standbild eine Kerze und senden dann Ihr Gebet an den Heiligen. Die Differenz ist nicht so groß. Ja, Sie kennen sicher den Glauben an das glücksbringende Hufeisen. Sie kennen wiederum auch den Glauben an das Unglück, das die schwarze Katze bringt, wenn sie den Weg in einer bestimmten Art und Weise kreuzt. Hier haben wir natürlich auch noch alle möglichen Verhaltensweisen, die man als Restbestände archaischen Magieglaubens deuten könnte. Zum Beispiel bei einer nächtlichen Thunfischauktion in Japan. Ich habe Zweifel daran, ob die These von der Entzauberung der Welt überhaupt richtig ist. Ich würde eher behaupten, es gibt so etwas wie eine Wiederverzauberung, die sich auch daraus erklärt, dass uns die Mechanismen, die hinter den zahllosen Geräten stehen, mit denen wir uns umgeben, heute nicht mehr zugänglich sind. Wer weiß, wie sein Computer funktioniert? Wer weiß, wie sein Auto funktioniert? Und die Tatsache, dass wir kaum mehr Möglichkeiten haben, die einzelnen Vorgänge, die für uns heute so wichtig sind, nochmal rational zu rekonstruieren, die führt meines Erachtens dazu, dass wir heute vielleicht archaischer denken, als es der archaische Mensch je getan hat. Weißt du, was Mana ist? Nee, keine Ahnung. Mana kommt aus der Südsee, aus Polynesien und meint erstmal Macht oder Kraft. Dann aber auch Macht über Menschen durch bestimmte heilige Gegenstände. Durch magische Zauberrituale soll die Kraft dieser Dinge auf den Besitzer der Dinge übergehen. Machen wir doch genauso. Wenn heute Menschen nach Lourdes pilgern und hoffen, durch das geweihte Wasser gesund zu werden. Oder viel profaner. Schau dir manche Fahrer von hochgerüsteten Geländewagen an. Die glauben doch auch, dass die Kraft des Boliden auf sie übergeht. Das ist eine ganz alte Geschichte. Man findet auch das schon in den früher sogenannten primitiven Glaubensvorstellungen. Einmal ist ein T-Shirt ein normales T-Shirt für 10 Euro. Wenn es dann die Geliebte getragen hat, wird es zum Fetisch und bekommt einen unersetzlichen Wert. Der BH von Madonna, die Boxhandschuhe Max Schmelings, der Bart des Propheten. Es gibt seit den frühen 80er Jahren ein neues Genre des Abenteuerfilms, den man auch als den sakralen Objektfilm bezeichnen könnte. Vor allem durch Steven Spielbergs Indiana Jones Filme. In jedem dieser Filme spielt ein bestimmter heiliger Gegenstand aus der europäischen Tradition eine zentrale Rolle. Im ersten Film ist es die heilige Bundeslade, in einem späteren Film ist es der heilige Gral. Es sind Zauberdinge, die praktisch versprechen, die ganze Welt zu verändern, ja, die Welt zu erlösen. Da haben sie dann wiederum die Parallele zum Gralsmythos und auch die Parallele zu Wagner. Ja, ich hänge besonders an dem Ring meines Papas, der vor 6 Jahren gestorben ist. Und diesen Ring hat er immer getragen, ist ein altes Familienerbstück. Und seit dem Tag, an dem er gestorben ist, ist dieser Ring immer bei mir. Und ich werde jetzt inzwischen schon ganz unruhig, wenn ich ihn mal kurz nicht anhabe. Und es ist einfach zu einem richtigen Talisman geworden, aber macht auch den Papa ein Stück weit lebendig jeden Tag. Einige Bildbände, zum Beispiel Reproduktionen mit Bildern von Max Beckmann. Ich kann gar nicht sagen, was mich daran so fasziniert, aber die Dinge sind für mich so toll, dass ich die auch immer griffbereit da habe und auch oft raushole. Ja, also eigentlich bin ich ja gar kein Typ, der irgendwie was sammelt oder so. Ich habe da einen Teller, den habe ich mal in Santorini gekauft und ich hänge eigentlich an diesem Teller, weil der so schön blau ist. Der hat so ein Blau, was mir irgendwie ans Herz geht und wo ich mich immer wieder freue, wenn ich den sehe. Also an dem hänge ich einfach. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doughbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Katja Boudin, die stellvertretende Direktorin des Museum Ludwig, liebt Stillleben. Sie fasziniert, wie sich Alltagsgegenstände, mit denen Menschen täglich umgehen, in ein Kunstwerk verwandeln können. Wir befinden uns vor ein Tableau-Piège oder ein Fallenbild des Künstlers Daniel Spöri. Er hat die nämlich definiert, ich zitiere, Gegenstände, die in zufälligen, unordentlichen oder ordentlichen Situationen gefunden werden, werden in genau der Situation auf ihrer zufälligen Unterlage, zum Beispiel Tisch, Schachtel, Schublade, befestigt. Verändert wird nur ihre Ebene, indem das Resultat zum Bild erklärt wird, wird Horizontales vertikal. Beispiel, die Reste einer Mahlzeit werden auf dem Tisch befestigt und mit dem Tisch an der Wand aufgehängt. Tatsächlich hängt an der Museumswand die Originaltischplatte, auf der Daniel Spörri in Kopenhagen mit seinem Künstlerfreund Filiu einen Imbiss eingenommen und neue Projekte besprochen hat. Fixierte Teetassen, Brotreste, Zigarettenkippen dokumentieren das Treffen der beiden Künstler. Ein bisschen wie Marcel Duchamp es Anfang des 20. Jahrhunderts auch gemacht hat. Marcel Duchamp war vielleicht der radikalste Künstler der Kunstgeschichte. Der war Anfang des 20. Jahrhunderts ein angesehener Maler. Er hat seine Gemälde in Salons gezeigt und so weiter. Und dann ein Tag in 1914 ist er im Pariser Warenhaus BHV gegangen und hat dort einen Flaschentrockner gekauft. Und diesen Flaschentrockner hat er dann auf so einen Sockel gestellt und hat gesagt, ja, das ist ein Kunstwerk. Das möchte ich in eine Galerie oder ein Museum zeigen. Das hat er dann auch mit einem Urinal gemacht oder noch mit einem Fahrrad, wo er wirklich Alltagsgegenstände nahm und hat sie zu Kunst erklärt. Bei Künstlern wie Spörri, diese Künstler, die in den Spätfünfziger, Anfang 60er Jahre gearbeitet haben, die wollen sich mit der Realität konfrontieren und die Realität zum Glänzen bringen, dass die Realität auch im Museum gehört. Und da gehört natürlich Alltagsobjekt voll rein. Jetzt befinden wir uns in einem Raum, welches den amerikanischen Pop-Künstler Klaes Oldenburg gewidmet ist. Oldenburg guckt sein genaues Umfeld, seine Wohnung zum Beispiel an und denkt, ach, das ist ja interessant, irgend so ein Lichtschalter, was natürlich wir nie richtig gesehen haben zu Hause. Ich meine, wer guckt denn eigentlich genau hin, wie sein Lichtschalter aussieht oder das Waschbecken? Ich meine, das sind so banale Objekte vom Umfeld. Alle diese Dinge haben Oldenburg eigentlich fasziniert Anfang der 60er Jahre. Und da fing er an, Skulpturen zu machen, die von diesen Dingen genau beeinflusst worden sind. Wir stehen vor ein weiches Waschbecken, eine Art Reproduktion von ein ganz normales Waschbecken, aber es ist eben in Stoff. Anstatt dass man ein Porträt von einer bekannten Person macht, macht man eben ein Porträt von irgendeinem Alltagsobjekt, was dann plötzlich als Kunstwerk auch erhoben wird. Bekannt geworden ist Klaes Oldenburg einem breiteren Publikum durch seine Dingskulpturen im öffentlichen Raum. Übergroße Messer und Gabeln oder ein überdimensionales Eiscremehörnchen, das hoch über dem Kölner Neumarkt schwebt. In Wirklichkeit ist das fast so eine Art Huldigung von unserer Alltagsumgebung, von den Objekten, die uns auch beeinflussen, die wir jeden Tag nutzen, aber wo wir gar nicht mehr richtig darauf aufpassen. Tote Gegenstände sind immer in Ordnung und man kann ihnen leider nichts vorwerfen. Es ist mir niemals gelungen, einen Stuhl ausfindig zu machen, der von einem Bein auf das andere träte. Oder ein Bett, das Kopf stünde. Auch Tische, sogar wenn sie müde sind, wagen es nicht niederzuknien. Ich habe den Verdacht, dass die Gegenstände es aus erzieherischen Gründen tun, um uns unsere Unbeständigkeit vor Augen zu halten. Was sind die Dinge eigentlich? Ja? Sind sie Produkte unserer Wunscherfüllung oder sind sie unsere neuen Herren? Es gibt ja die These des Philosophen Günther Anders, dass wir von der Dingwelt beherrscht werden und nicht die Dinge von uns beherrscht werden. Hans-Christian Andersen hat diesen Verdacht in ein moralisches Lehrstück gepackt. Das Märchen von den roten Schuhen. Weil die vergnügungssüchtige Karin sich mehr für die sinnlichen Freuden des Tanzbodens und ihre neuen roten Tanzschuhe interessiert, als für den sonntäglichen Kirchgang und den lieben Gott, geschieht ihr Schreckliches. Karin zog die roten Schuhe an, ging auf den Ball und fing an zu tanzen. Doch als sie nach rechts wollte, tanzten die Schuhe nach links. Und als sie den Saal hinauf tanzen wollte, tanzten die Schuhe hinunter, die Treppe hinab über den Hof durch das Tor aus der Stadt hinaus. Tanzen tat sie und tanzen musste sie mitten in den finsteren Wald hinein. Da erschrak sie und wollte die roten Schuhe fortwerfen. Aber sie hingen fest. Sie riss ihre Strümpfe ab, aber die Schuhe waren an ihren Füßen festgewachsen. Und tanzen tat sie. Und tanzen musste sie über Feld und Wiesen, in Regen und Sonnenschein, bei Tag und bei Nacht. Und als sie auf die offene Kirchentür zutanzte, sah sie dort einen Engel in langen weißen Kleidern. Sein Gesicht war streng und ernst. Und in der Hand hielt er ein Schwert, breit und leuchtend. Tanzen sollst du, sagte er. Tanzen auf deinen roten Schuhen, bis du bleich und kalt bist, bis deine Haut über dem Gerippe zusammengeschrumpft ist. Tanzen sollst du von Tür zu Tür. Und wo stolze, eitle Kinder wohnen, sollst du anpochen, dass sie dich hören und fürchten. Gnade, rief Karen. Aber sie hörte nicht mehr, was der Engel antwortete, denn die Schuhe trugen sie durch die Pforte auf das Feld hinaus, über Weg und über Steg, und immer musste sie tanzen. Tanzen tat sie, und tanzen musste sie. Tanzen in der dunklen Nacht. Da hat der Dichter ja mächtig die Moralkeule gezückt. Wenn Menschen die ganze Nacht vor den Kaufhäusern lagern, um morgens das neue iPhone zu erstehen, hat das nichts von Produktgier? Naja, das ist schon extrem. Aber irgendwie kann ich es auch wieder verstehen. Jeden Morgen freue ich mich über meinen Mac. Dieser matt-silberne Aluminiumglanz, das perfekte Design, pure Schönheit. Apple hat diesen Hype schon immer angestachelt. Für mich hatten die Präsentationen von Steve Jobs was von Gottesdiensten mit immer neuen Heilsversprechungen. iPad, iPod, iGod. Meine Lieblingswanderschuhe, von denen ich mich nicht trennen konnte, nachdem ich jahrelang mit ihnen über die Welt getrabt bin, die habe ich dann am Ende im Tessin in einer rührenden Abschiedsmoment habe ich die dann begraben an einem rauschenden Bergbach unter einen großen Stein gelegt. Und also das mache ich nicht bei allen Schuhen und auch nicht ständig, das wäre dann schon ein bisschen skurril. Die Gegenstände waren wachsam. Sogar nachts, wenn er schlief und von Afrika träumte. Der Porzellankrug, zwei Kännchen, grüne Weinflaschen, das Messer. Wenn er tief schlief, lachten die Gegenstände und die Rebellion war nicht mehr weit. Das vorwitzige Kännchen mit dem langen Schnabel überredete die anderen fieberhaft zu etwas. Und das Blut pulsierte wild im Porzellan, das die Berührung durstiger Lippen nicht kannte. Nur die Augen, das Anschauen, den Blick. Am Tage wurden sie zahmer und waren sogar stolz. Die ganze raue Existenz der Welt verbarg sich in diesen Gegenständen, indem sie für einen Augenblick die blühenden Kirschbäume und die schwarzen Herzen der Sterbenden verließ. My Favorite Things – Das Universum der Dinge von Burkhard Reinartz. Mit Gedanken und Texten von Adam Sagajewski, Walter Benjamin, Laoze, Hertha Müller, Novalis, François Pange, Alfred Polger, Robert Musil, Jean Baudrillard, Hartmut Böhme, Zbigniew Herbert, Hans-Christian Andersen. Und Originaltönen des Philosophen Konrad Paul Liesmann, der Literaturwissenschaftlerin Dorothee Kimmich, der Manufaktum-Geschäftsführerin Inka van Strahlen, der stellvertretenden Museumsdirektorin Katja Baudin, dem Ethnologen Karl-Heinz Kohl, der Umweltredakteurin Jule Reimer und vielen anderen. Es sprachen Philipp Scheppmann, Martin Bross, Johanna Marx, Matthias Lühn und Anja Leis. Ton und Technik Michael Morawitz und Beate Braun. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2012.